freue mich, dass ich heute Morgen mit Ihnen an diesem wunderschönen, aber kalten Frühlingstag Gottesdienst feiern kann hier in der Heide. Sie haben vielleicht noch die Schriftlesung im Ohr, die Geschichte von Samuel. Wir hören das dritte Kapitel. Das ist ein Sammelbuch, die ersten Kapitel, Berufung Samuels. Das ist ein hochspannendes Ereignis. Eine großartige Sache. Also es ist wirklich interessant, das mal intensiver zu betrachten. Und einige Gedanken möchte ich mit Ihnen heute darüber nachdenken. Es geht mir um das Hören. Wir haben heute schon häufiger vom Hören gehört. Wie hören wir auf Gott? Die Eltern von Samuel waren Hanna und Elkana. Elkana hatte auch noch eine zweite Frau, die Peninna. Und die Peninna hatte Kinder. Und Hanna hatte keine Kinder. Das war zu der damaligen Zeit und auch später schlimm für eine Frau. Es war fast eine Schande. Und deshalb ist Hanna dann auch nach Schilo gegangen, zum Heiligtum, also der Stiftshütte. Eli war da zu der Zeit damals Priester in der Stiftshütte. Und Hanna ging dorthin und hat um einen Sohn gebeten. Hat Gott intensiv, sie war eine fromme Frau und war gottesfürchtig. Und hat inbrünstig um einen Sohn gebeten. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Sie bekam einen Sohn, Samuel. Und Hanna hatte Gott versprochen, wenn sie einen Sohn bekommt, dann will sie Gott zur Verfügung stellen. Und als der Sohn dann entwöhnt war, wie die Bibel schreibt, also wenn er von der Mutterbrust dann entfernt wurde, er brauchte nicht mehr die Mutter zum Ernähren, kurz danach, das war damals relativ spät, so 5-6 Jahre, und dann wurde er nach Schilo gebracht von seiner Mutter zu Eli als Priesterlehrling. Und er schlief dort auch. Und eines Nachts, wie wir in der Geschichte gehört haben, hörte er seinen Namen rufen, Samuel. Er ist aufgewacht und dachte, das wäre Eli. Er ging zu Eli und hat ihm gesagt, ja, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Nee, sagte Eli, ich war das nicht. Vielleicht hast du geträumt, geh wieder schlafen. Ein zweites Mal hörte Samuel seine Stimme, seinen Namen rufen. Er ging wieder zu Eli, dachte, es wäre er gewesen. Und Eli sagte wieder, nein, ich war das nicht, geh wieder schlafen. Als aber er zum dritten Mal seinen Namen hörte und auch wieder zu Eli ging und fragte, du hast mich gerufen, da erkannte Eli, dass Gott den Samuel gerufen hatte, dass es Gottes Stimme war. Und deshalb sagte er, geh wieder zurück und wenn du deinen Namen nochmal hörst, dann antworte, rede Herr, dein Knecht hört. Also die Stimme, die Samuel gehört hatte, muss der von Eli sehr ähnlich gewesen sein. Aber es war Gottes Stimme. Und ich habe mich gefragt, wie redet Gott heute zu uns? Er hat damals Samuel angesprochen. Wie redet er heute zu uns, zu mir? Kenne ich Gottes Stimme? Weiß ich, was Gottes Stimme ist oder was andere Stimmen sind? Wir sind heute von so vielen Stimmen umgeben, vom Zeitgeist und von all diesen Dingen, die auf uns einfließen. Kenne ich wirklich Gottes Stimme? Weiß ich, jetzt redet Gott zu mir? Ich wurde auch erinnert an die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Ostern gefeiert haben. Und am dritten Tag, als eigentlich keine Hoffnung mehr bestand und diese zwei Jünger, die kamen aus dem erweiterten Jüngerkreis von Jesus, also gehörten nicht zu den 12 Aposteln, die hörten noch nichts von der Auferstehung Jesu am dritten Tag. Und da meinen sie, dass das Ganze vorbei wäre. Alle ihre Hoffnung, die sie in den Messias, in Jesus Christus gesetzt hatten, schienen vergeblich gewesen zu sein. Hoffnungslos. Sie haben ihre Hoffnung aufgegeben und sind wieder zurückgegangen an ihren Arbeits- und Wohnplatz nach Emmaus. Und ihr kennt die Geschichte, unterwegs ist ihnen Jesus begegnet. Sie erkannten ihn nicht gleich. Erst als sie dann eingekehrt sind und er mit ihnen das Abendbrot genossen hatte, er das Brot brach und es ihnen gab, erkannten sie ihn. Und in dem Moment war er auch schon wieder weg. Und sie unterhielten sich nochmal über das Geschehene und sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Sie haben es empfunden, die Liebe Jesu, die sich in der Begegnung mit ihm zum Ausdruck gebracht hat. Er hat sich um diese beiden Menschen gekümmert. Er wollte ihnen die Wahrheit deutlich machen, dass er auferstanden ist. Seine Liebe hat sie dazu gebracht, dass ihr Herz brannte in ihnen. Bei uns ist es heute anders. Wir haben Pfingsten den Heiligen Geist bekommen. Er ist ausgesandt in die ganze Welt und ist jedem Menschen zugänglich. Nicht nur den Juden, nicht nur den Jüngern damals, allen Menschen, auch den Heiden, auch uns. Wir haben den Heiligen Geist. Der ist da. Wir müssen ihn nur in uns wirken lassen, damit wir auf Gottes Stimme hören können. Gott redet heute zu uns. Er redet eigentlich zu jedem Menschen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so redet er, aber eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zunächst einmal und in ganz besonderer Weise durch sein Wort. Und sein Wort, das ist die Bibel des Neuen und Alten Testaments. Hier redet Gott zu uns. Im Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Im Alten Bund, im Alten Testament war es so, dass Gott nur zu ganz bestimmten Menschen geredet hat, zu denen, die er ausgewählt hat, ausgesucht hat, zu den Führern wie Mose, aber auch zu den Propheten. Zu den Propheten hat er gesprochen und diese sollten sein Wort, seine Weisungen an das Volk weitergeben. Und zum Schluss, am Ende, hat Gott durch den Sohn geredet. So sagt es uns der Hebräerbrief. Und im Sohn ist letztlich der ganze Plan, der Heilsplan Gottes in Erfüllung gegangen, den er von Anfang an, von Grundlegung der Welt geplant hat. In Jesus Christus kommt das Heil zu allen Menschen, nicht nur zu den Juden, es kommt zu allen Menschen, zu den Heiden. Im Alten Testament wird daran erinnert, und die heutige Losung, wer die noch gelesen hat, hat sie vielleicht nur Erinnerung, weiß, was da steht. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. So hat Gott im Alten Bund, im Alten Testament gesprochen, zu den Menschen, die er dazu berufen hat, Führer oder Propheten seines Volkes zu sein, die er dazu berufen hat, seine Weisungen an das Volk weiterzugeben. Der Herr redete damals mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Gott, der Freund Moses, Gott, unser Freund durch Jesus Christus. Der heilige Gott, der alles geschaffen hat, ist unser Freund. Durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, den er in diese Welt gesandt hat, damit wir Frieden bekommen mit ihm. Im Neuen Testament ist es etwas anderes. Jesus Christus hat den Heilsplan Gottes erfüllt. Und Jesus ist das Wort Gottes. Er hat seine Botschaft, die er vom Vater aufgetragen bekommen hat, auch durch das sein Leben und durch sein Leiden und Sterben, aber auch durch sein Auferstehen, hat er uns mitgeteilt. Er ist das Wort Gottes. Er ist die verlässliche Wahrheit. Und Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens und unseres Lebens. Wir haben an Ostern uns zugesprochen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Auferstehung, dass Jesus Christus auferstanden ist, ist die Grundlage unseres Glaubens und unseres Lebens. Wenn das nicht wahr ist, dann ist alles, was wir als Christen tun, vergeblich. Warum glauben viele Menschen dieser Wahrheit nicht? Gerade die Auferstehung. Wenn wir da die Zeitschriften gelesen haben und andere Dinge, ich denke an ein Exemplar des Spiegels, eine Ausgabe im Spiegel, der getitelt hatte, wer glaubt denn sowas, wenn selbst Christen keinen Gott mehr brauchen? Wenn sie selber nicht mehr an die Auferstehung glauben. Und wenn man die Statistiken liest und die Umfragen, dann sind auch selbst Mitglieder der EKD, der Evangelischen Landeskirchen und auch anderen Gemeinden und Kirchen nicht voll überzeugt, dass Jesus Christus auch auferstanden ist. Sie sehen in ihm vielleicht einen großen Mann, der eine gute Botschaft hatte, aber er ist nicht auferstanden. Er ist gekreuzigt worden, gestorben und ist tot. Die Meinung von vielen Menschen heute. Wenn dem aber so ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Warum glauben viele Menschen nicht der Bibel? Wenn ich heute zum Arzt gehe, dann sagt er mir eine Diagnose. Vielleicht sogar eine ganz schlimme Diagnose, Krebs oder ähnliches. Ja, was mache ich dann? Sage ich, ja, Sie können mir ja viel erzählen, ich glaube das nicht. Verstehen wir, dem Arzt glauben wir. Wir wollen natürlich gerne wissen, wie er dazu kommt und Informationen haben, aber dann vertrauen wir ihm uns an und lassen eine Therapie mit uns machen. Und das gilt für viele Bereiche unseres Lebens. Wir vertrauen den Fachleuten. Wir haben ja gar keinen Einblick mehr in viele Bereiche unseres Lebens. Da gibt es die Fachleute, die uns das sagen. Und warum glaube ich nicht dem Gott, dem Schöpfer, der alles geschaffen hat? Der Wunder getan hat in Jesus Christus, der auch heute noch Wunder tut. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ich glaube, Martin Buber hat das gesagt. Die heutige Auslegung von vielen Pastoren, muss ich leider sagen, ist eben so, dass sie nicht mehr dem Wort Gottes in vollem Umfange vertrauen und die Wahrheit sagen. Und da ist es umso erforderlicher und wichtiger, dass wir die Stimme Gottes hören, der Bibel vertrauen, dass wir glauben, was uns die Bibel sagt. Und Paulus sagt es uns in aller Deutlichkeit, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das gilt für eine Veranstaltung wie heute Morgen, ein Gottesdienst, die Predigt. Aber hier steht das Wort. Der Glaube kommt aus dem Wort. Und das ist in vielfältiger Weise ja zu hören. In Bibelstunden, in Andachten. Aber auch natürlich, wenn ich alleine zu Hause mir die Bibel vornehme und darin lese. Gott redet durch sein Wort zu uns. Wir hatten ja im letzten Jahr das 500-jährige Jubiläum der Reformation gefeiert und wurden erinnert an diese vier deutlichen Merkmale der Reformation. Allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift sola scriptura, allein Jesus Christus. Gott redet durch sein Wort. Und deshalb sind wir auch heute Morgen hier, um von Gott beschenkt zu werden. Im Thessalonicher Brief schreibt Paulus: Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Gottes Wort im Menschenwort. Darüber gibt es auch eine Schrift des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden. Gottes Wort im Menschenwort. Und Petrus weist uns auch nochmal in einer Klarheit darauf hin, dass das, was wir vorliegen haben, in Form der heutigen Bibel, des Alten und des Neuen Testaments, dass das von Gott kommt. Er sagt in Bezug auf das Neue Testament: Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet und die Botschaft aufgeschrieben. Im Alten Testament redete Gott nur durch die Propheten, zu den Propheten, zu den Führern des Volkes. Das wurde zum großen Teil mündlich überliefert, weitergegeben. Und dann wurde es irgendwann mal aufgeschrieben. Und dass das, was wir auch im Alten Testament vorliegen haben, dass das durch all die Übersetzungen und all die Übertragungen hindurch genau noch das Gleiche ist wie damals, als es aufgeschrieben wurde. Dafür gibt es Beweise. Denken wir nur an die Funde in Qumran, die Schriftrollen, die in den 1940er Jahren dort in Höhlen und in Tonkrügen aufbewahrt gefunden wurden. Und Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt, haben sich das nochmal vorgenommen und aufgeschrieben und dann verglichen mit dem, was uns im Alten Testament vorliegt, und haben festgestellt, das stimmt genau mit den alten Schriften überein, mit dem, was wir heute vorliegen haben. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch durch die Übertragungen, sprich also gerade im Mittelalter, als die Mönche die Bibel abgeschrieben haben. Es gab damals zu dieser Zeit noch keinen Buchdruck. Er kam dann erst zu Luthers Zeiten. Auch diese Schriften sind richtig übertragen worden und auch übersetzt worden. Denken wir auch an Martin Luther. Er hat die Bibel übersetzt. All das ist Gottes Werk. Er hat dafür gesorgt, dass wir heute in unserer Zeit das Wort Gottes in seiner reinen Form vorliegen haben, so wie es damals geschehen ist, wie er es manchen diktiert hat und wie viele es erlebt haben, wie sie es aufgeschrieben haben. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Petrus schreibt: Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet und haben das Wort aufgeschrieben. Und im Neuen Testament wurde ja vieles aufgeschrieben von Augenzeugen, von seinen Jüngern. Die Evangelisten, mit Ausnahme von Lukas. Lukas war kein Augenzeuge. Er hat Jesus wohl so persönlich direkt nie kennengelernt. Aber er hat recherchiert, er hat die Augenzeugen gefragt, was sie denn mit Jesus erlebt haben. Und dann hat er sein Evangelium geschrieben und auch die Apostelgeschichte. Da war er zum großen Teil selber mit dabei als Begleiter des Paulus. Und so ist das, was wir heute vorliegen haben, Gottes Wort. Und er will durch sein Wort zu uns reden. Nicht nur das, was da geschrieben wurde, ist vom Heiligen Geist inspiriert. Dass es überhaupt in dieser Form zustande gekommen ist, ich denke jetzt an den Kanon des Neuen Testamentes. Es gab ja viele weitere Briefe und Schriften der Jünger Jesu, die aber nicht Eingang gefunden haben in das Neue Testament. Auch hier hat Gott eine Auswahl getroffen, hat die Menschen, die den Kanon zusammengestellt haben, inspiriert und ihnen deutlich gemacht, was sie mit reinnehmen sollen, damit wir heute wirklich sein Wort haben, seine Gedanken uns vor Augen führen können. Auch die Übersetzer, wie Luther, Calvin und andere, auch unsere modernen Übersetzer. Die Schrift, die wir heute vorliegen haben, ist Gottes Wort. Das Übersetzen alter Texte ist ja gar nicht so einfach. Und wenn ich einen fremden Text übersetzen muss, wenn ich den Inhalt und die Bedeutung gar nicht richtig kenne, dann ist es sehr schwer, das richtig zu übersetzen. Ich denke da an eine Begebenheit, als der frühere Ministerpräsident der Sowjetunion, Brezhnev, in Hamburg war, hat er auch Helmut Schmidt, der damals Kanzler war, in seinem Haus in Langenhorn besucht. Das war um die Zeit der Himmelfahrt. Und dann wurde natürlich auch von der Himmelfahrt in den Reden was gesagt. Und der Übersetzer, ein Russe, Atheist, hat noch nie was von Jesus Christus und von der Himmelfahrt gehört. Er musste das übersetzen. Er wusste nicht, wie er das machen soll. Dann hat er übersetzt, Himmelfahrt, das ist der Tag der Luftwaffe. Also verstehen wir, das ist gar nicht so einfach, all das richtig zu übersetzen. Wie Luther die Bibel übersetzt hat, sicherlich gibt es da heute einige Theologen, die sagen, das hätte man anders machen können oder das besser übersetzen können. Aber der Inhalt als solcher, das, was uns wichtig ist, das wird uns überliefert, auch in unserer Bibel heute. Aber Gott redet nicht nur durch sein Wort, er redet auch auf ganz vielfältige Weise. Ich denke, wir haben das alle schon erlebt, wie Gott uns geführt hat auf Wegen, die wir eigentlich gar nicht wollten. Er redet zu uns auch durch Krankheiten, durch Dinge, die uns nicht gefallen, wo wir es hinterher merken, wie Gott hier uns geführt und geleitet hat, wie er uns zu uns geredet hat und was er auch da für eine Absicht hatte. Vieles werden wir nie verstehen. Aber er redet zu uns durch sein Führen in unserem Leben, durch das, was wir erleben, durch Begegnungen und auch durch Wunder. Jeder hat von uns schon Wunder erlebt. Und als Autofahrer weiß man das vielleicht manchmal ganz besonders zu schätzen und zu erkennen. In meinem langen Autofahrerleben kommen mir viele Ereignisse noch in Erinnerung, wo ich gemerkt habe, hier hat Gott seine Hand über mir gehalten und hat mich bewahrt. Gott redet. Ich kenne Menschen, zu denen hat Gott ganz deutlich geredet, aber sie haben Hemmungen, einen Schritt zu tun, der sie hineinführt in die Gemeinschaft mit Gott. Gott gibt keinen Menschen auf. Er redet immer wieder zu uns. Natürlich auch durch Gebetserhörungen. Ein ganz großes Thema. Wenn wir Gott um etwas bitten und er erhört uns, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber auf seine Weise. Wir dürfen uns einfach ihm anvertrauen, so wie Jesus das auch getan hat seinem Vater gegenüber in Gethsemane. Er wollte bewahrt werden vor dem Kelch. Aber er sagte, aber dein Wille geschehe. Das dürfen wir immer wieder vormerken. Wir dürfen Gott inbrünstig um alles bitten. Wir dürfen ihn anklagen gewissermaßen, wie es viele auch im Psalm getan haben. Aber wir dürfen ihn immer wieder loben und danken, wie es die Psalmisten getan haben. Am Schluss der Psalmen ist immer der Lob und die Anbetung und der Dank. Gott hilft uns, aber er geht oft andere Wege, als wir uns das vorstellen. Weil wir wissen, Gott ist allmächtig. Es gibt für ihn kein Problem, irgendwas zu tun. Aber er ist auch die Liebe und er hat ein Ziel mit uns. Nämlich er will uns an das Ziel bringen, das er für uns vorgesehen hat. Er will uns in die ewige Gemeinschaft mit ihm führen. Und dazu bedarf es eben manchmal anderer Wege, als wir uns das vorstellen. Ja, sind wir hörbereit? Achten wir auf das Reden Gottes, auf sein Führen und Leiten? Jesus sagt selbst im Matthäusevangelium schon, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und in der Offenbarung, in den Kapiteln 2 und 3, also in den Sendschreiben, sagt Jesus 7-mal, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Damit ist nicht hier der Körperteil gemeint, das Ohr. Auch wer schlecht hören kann, kann ein Hörgerät nehmen. Aber es geht hier um eine Grundhaltung zu hören. Um die Hörbereitschaft. Und hören will geübt sein. Wie kann man hören üben? Samuel hatte Gott noch nie gehört. Er kannte seine Stimme nicht, sagt uns die Bibel. Aber als Eli ihn darauf hinwies, da hat er geantwortet. Wenn Gott zu uns redet, ist es wichtig, dass wir ihm antworten. Und das tun wir durch Gehorsam. Wir lernen, hören auf die Stimme Gottes am besten durch den Gehorsam. Je mehr wir Gott gehorsam sind, umso mehr erkennen wir seine Stimme, erkennen wir, was er uns sagen möchte. Jesus sagt, und das ist der heutige Wochenspruch, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir leben in einer Zeit, in der wir viele, viele Stimmen hören. Stimmen des Zeitgeistes in den Medien und auch auf vielerlei Art und Weise. Und auch seit Trump ist ja ein Begriff, seit dem amerikanischen Präsidenten, ist ja ein Begriff in unserer Zeit sehr populär geworden, die sogenannten Fake News. Den Begriff gibt es sicherlich schon lange, aber jetzt ist er deutlich geworden, was man damit meint, auch im deutschen Sprachraum. Letzten Endes sind das nur Lügen. Es wird die Unwahrheit verbreitet. Man will uns heute deutlich machen, was alles geschieht, insbesondere von, was weiß ich, Politikern und Wirtschaftsleuten. Es ist also ganz schlimm in unserer Zeit. Umso mehr ist es wichtig, dass wir wirklich hören auf das, was Gottes Wort uns sagt, was seine Sache uns deutlich macht, sein Wort uns deutlich macht. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns dabei leitet, dass er uns deutlich macht. Nun ist es ja so, dass viele Menschen die Bibel heute gar nicht mehr lesen und sie gar nicht mehr genau wissen, um was es eigentlich geht. Da hat uns Paulus auch einen guten Rat, wie wir damit umgehen. Er schreibt an die Korinther, ihr als Gemeinde, als Jünger Jesu, ihr seid ein Brief Christi, geschrieben mit dem Heiligen Geist. Fühlen wir uns auch so als Brief Christi? Können wir das so nachvollziehen? Dass wir durch unser Leben und auch durch unsere Worte Zeugen sind dessen, was Jesus Christus für uns bedeutet. Was die Bibel eigentlich sagt. Die Menschen lesen die Bibel nicht mehr. Also sind wir als Jünger Jesu, als Christen aufgefordert, ihnen das vorzuleben, deutlich zu machen. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Es ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das können wir als Christen, das können viele von uns bestätigen. Und wir erleben es ja täglich, die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, wie er zu uns redet. Die Frage ist nur, bin ich hörbereit? Gehe ich den Weg, den er mich führt? Wir erleben es ja immer wieder, dann meine ich, es wird wichtig, dass ich jemand besuchen muss. Hier ist jemand, der krank ist oder der Hilfe braucht. Dann kommen viele Gedanken, ja, ich habe aber doch das und das vor oder das ist doch im Moment nicht dran. Da kommen Gegenstimmen. Je mehr wir gehorsam sind und auf die Stimme Gottes hören und sie tun, umso mehr werden wir auch seine Stimme ganz deutlich vernehmen und erkennen. Das ist der Weg, den mein Herr mich jetzt führt. Wir haben einen Herrn, dem wir vertrauen können. Lernen wir auf ihn zu hören. Und Petrus fordert uns auch auf, wachset in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In der Erkenntnis unseres Herrn. Wachsen bedeutet in der Bereitschaft zum Hören, zum Erkennen seines Willens. Nur durch das Hören auf ihn, durch Schrift, durch sein Wort, durch sein Führen, nur dadurch erkennen wir seinen Willen und die Bereitschaft zum Gehorsam. Erkenntnis zum Hören, zum Gehorchen. Bei allen Fake News und Stimmen des Zeitgeistes, der auf uns einstürmt, möchte ich uns zurufen, bange machen lassen gilt nicht. Wir können dem Wort Gottes vertrauen. Wir haben eine feste Grundlage, das Wort Gottes, das uns die Wahrheit sagt, an der wir uns orientieren dürfen. Und das Wort Gottes verheißt uns auch, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Darauf dürfen wir vertrauen, dass unser Herr Jesus, wenn wir uns von ihm führen lassen und auf ihn hören, ans Ziel bringt. Amen.